wer muss denn auf den Bus? Ich. Aber er ist schon 12, gell? Das reicht. Nee, das brauchst du ja nicht. Ja. Das Lied noch und dann gehen. Das geht nicht mehr lang noch. Sprachaufnahme.